We're here at the Gipfel Sessions Festival 2025 with Leo Agustin. You came a long way, man. You've been born in Uruguay, is that correct? Yeah, it's correct. I was born in Uruguay. I live in Fuerteventura for 8 years. And now I am here for first time in Austria, so I am happy. You met the promoter of this festival, Dominic, in Fuerteventura, because he's a surfer. Sure, true. And also, he also was on my party or my organization of festival, so we meet there also, and also the surf. You have a thing called Mystic Islands. What is this? Mystic Islands is my brand for my project, signed 4 years, my music and my projects. How's that feeling for you when you come from a warm place where people dance around you naked? Suddenly you're DJing up there in the mountains and it's cold and it's snow and... No, it's just different, but like, also the vibe can be the same. It depends how you transmit the people, the music. Yeah, but it's good. Always fun. Did you like the community here in Alpendorf? Yeah, for sure. Nice friends. Also, we have a nice moment together. We really appreciate with all the group of friends. Your group of friends is a lot of other DJs, and you're all staying in a chalet. And I heard you've been partying every night. Mm-hmm. Yeah. A little bit. Yeah. Not every night, but yeah, something like that. So even after your gigs, you're still playing in your home? Maybe. No, not at all, but yeah, my friend more than me. So we are gonna hear now Leo Agustin recorded live on Gipfel Sessions Festival up there in 1,750 meters above sea level at the Gernkogelalm. That was the place where you've been playing, where we recorded your set. What was the place? Yeah. That was amazing. It was so fucking amazing. My first time in the mountain like this, playing music, was a nice experience. FMV Dance. I bring the leaks. We'll be right back. on, I'ma say it again. Dance while the record spin. Dance while the record spin. We'll be right back. right here is just hysterical. Jay Wade, no, we sneaking those. Get those in, you can't handle those. Enemies in my egg. I had ace of diamonds with ace of spades. We at Kuwait, ain't no Mandalay. You can't get in, nah. You buy shit. By whips, different place, different chips. ATL, this shit ludicrous. Know me well, they know who that is. ATL, this shit ludicrous. Know me well. get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know what to sing, what to bring. What? I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What? Ha. Why? What? Why? One, the one, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? What? I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing, and I pretend that they're not there. I just stare. Up in the booth at the Dread Man, spinning the song, spinning it strong, playing things like, when can our house begin? That's my shit. What? Woo. I get deep, I get deep, I get deeper, I get deeper when people start to disappear. It's about 6 o'clock. Woo. I'm feeling hot. I take off my sweater and my pants, and I start to dance, and all the sweat just goes down my face. And I pretend that there's nobody there but me in this place. I get deep, yo, I get deep. What? Woo! I get deep, I get deep, I get deep, I get deep. When he takes all the bass out the song and all you hear is highs. And it's like, oh.

to think of man like a caution. You must resist, you must adapt. What is the experience when you get the feeling? The place is steaming, girls in the house, yeah, I'm feeling. Once again in the place is moving, the wreck is slaying, the crowd is moving. Screaming, yelling, the mission fulfilling, dance. Don't you want to get it? Yeah. that is gone. Now I must be moving on. You won't see me out and gone. But your love for me was strong. Now the love you had is gone. Now I must be moving on. You won't see me out and gone. But your love for me was strong. Now the love you had is gone. Now I must be moving on. You won't see me out and gone. But your love for me was strong. Now the love you had is gone. Now I must be moving on. You won't see me out and gone. But your love for me was strong. Now the love you had is gone. Now I must be moving on. You won't see me out and gone. But your love for me was strong. Now the love you had is gone. Now I must be moving on. You won't see me out and gone. Thought your love for me was strong. Now the love you had is gone. Now I must be moving on. You won't see me. Leo Agustin in the Mix. Leo Agustin ist aus Uruguay, beziehungsweise jetzt Resident in Fuerteventura. Mein Name ist Heinz Reich und ich war live dabei im Flockentanz, wie ihr gleich hören werdet. Sessions Festival 2025. Wir sind auf der Gernkogelalm bei St. Johann im Bongo auf 1750 Meter Seehöhe. Es ist der 28. März und es schneit. Aber was man da beobachtet, ist das gleiche wie im Techno-Café, wenn es regnet. Die Leute rücken zusammen, haben einen riesigen Spaß. Alle tanzen im Bulk und springen rum. Der DJ hat vor den Schneeflocken jetzt schon mit einer Decke geschützt werden müssen, damit die CDJs nicht absaufen. Und ich glaube, den Leuten hat es extrem Spaß gemacht. Jungs, ihr seid da im Schneegestöber rumgekupft, hat es euch getaugt? Ja, super. Ja, die Gipfel in die Schnee ist immer besser dann ohne Schnee. Einwandfrei war es, super. Ja. Ja, echt gut. Ihr seid da im Schneegestöber rumgekupft, Wetter egal, oder? Ja, Wetter egal, aber Sonne wäre schon cool gewesen, sag mal so. Ich kann nicht so gut Deutsch. Ja, macht ja nichts. Ihr habt es durchgehalten bis zum Ende, wie hat es euch getaugt? Ja, es war wunderschön, vor allem weil ich hier einen alten Bekannten wieder getroffen habe, den lieben Helge. Bist du zufällig da oder hast du gewusst, dass heute hier das Gipfel Sessions Festival stattfindet? Ja, ich habe schon Plakate gesehen am Parkplatz, wo ich auch arbeite und an der Gondia auch. Und ich habe schon drauf gewartet, ein bisschen mehr Sonne erwartet, aber es hat nichts ausgemacht. Die Leute, die waren da. und haben Spaß gehabt, bis zum Ende gefeiert. Es war grandios. We're here at the Gipfel Sessions Festival. Yeah. Yeah. Are you here by coincidence or did you know about this event? I work here. Yeah, this is the best party in Apeldoorn. You've been dancing around in the snowfall. That didn't bother you at all, right? No, I do a snow dance. Everyone here is doing a snow dance. We need it. Das ist ein Radio, oder? Ja, das ist Radio. Oh, super. Servus, ich Hello. Bin Solly, ich komme aus Ungarn und ich liebe die Gipfel-Sessions. Hey, be nice to the mic. Come on. This is my little brother. We just wanted to say that tonight was one of the most beautiful nights. The weather was shite, but the music was great, so... But how the day tomorrow? Ihr habt da jetzt noch im Schnee getanzt. Wie hat's euch getaugt? Gut, oder? Also, es war super. Ja, und nach einer herrlich wärmenden Rindsuppe auf der Gernkogelalm von Martina sind wir dann, schon lange nach Liftschluss, in der Dämmerung mit den Skiern runter nach Alpendorf, wo die Party auf zwei Floors im Butz und Stingel weitergegangen ist. Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Gipfel Sessions Festival 2025. Ich sitze hier mit einer Abordnung von Donnerdecks. Und zwar die Generalmanagerin Penny. Hallo Penny. Ja, hallo Heinz. Ja. Schön, dich endlich mal persönlich zu treffen. Du hast mich gestern schon gesehen beim Superessen. Du hast mich nicht gestört. Das rechne ich dir sehr hoch an. Du hast hier eine deiner Adjutantinnen und zwar Leo Schick. Hallo Leo. Hallo, ich freue mich. Hello. Ich freue mich auch. Ich habe dich gestern schon auflegen sehen, hier im Butz und Stingel. Sehr lustiger Name. Weißt du, was es ist, Butz und Stingel? Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß das natürlich. Also ich bin in Mittelfranken aufgewachsen und da ist ein Apfelbutzen. Also das ist genau der Butzen, ist es in Franken. Und deswegen war mir sofort klar, ja, dass das wohl aus derselben Ecke kommt. Ja, genau. Großartig, sprachlich hochbegabte Menschen hier um mich. Leo, ja. Du legst... im Rahmen von Donnerdecks auf? Bist du jetzt zum ersten Mal beim Gipfel Sessions Festival oder schon zum zweiten Mal? Ich bin zum zweiten Mal mit dabei, genau. Letztes Jahr war Debüt. Letztes Jahr war alles noch ein bisschen aufregender, weil man nicht so genau wusste, was passiert, was ist das für ein Format. Und dieses Jahr war das alles schon sehr viel entspannter, sodass ich mich auch wirklich voll reinlegen konnte und meine Sets genießen konnte. Und diese Zeit hier, es ist ja irgendwie mehr als nur auflegen, sondern tatsächlich ein Wochenende, was man hier mit den Artists gemeinsam teilt, ja, Skifahren geht, Wellness macht, genau, voll. Du sagst es, mir geht's ganz gleich. Ich genieße das ja so, in den Bergen zu sein. Bin ja totaler Schnee- und Skifreak und bin natürlich auch immer zwischen den Sets unterwegs, im Schnee und im Gelände. Und der Dominik, der Veranstalter, der hat ja die gleiche Leidenschaft wie ich. Und jetzt ist ja gerade heftiger Schneefall. Hier unten leider Regen, aber oben heftiger Schneefall. Heftig. Wir werden morgen powdern gehen. Er sagt sogar mit der ersten Gondel. Mal schauen, wie ist es bei dir? Fahrst du Snowboard oder Ski? Weder noch. Ich habe vor 2 Jahren das erste Mal auf Skiern gestanden. Und ich verstehe, dass es, ich liebe dieses Bergpanorama und ich finde das alles mega schön, habe aber für mich erkannt, ich bin jetzt 31, I don't wanna do this anymore. Ich habe aber dieses Jahr angefangen zu surfen und da festgestellt, I love it. Aber es ist trotzdem nach wie vor mega schön hier in dieser Bergkulisse. Das macht trotzdem was mit mir und ja, mega, mega schön. Und ich schaue den anderen zu. Der Dominik, der Veranstalter von den Gipfel Sessions, ist ja selbst ein begeisterter Surfer und im Sommer immer auf Fuerteventura. Ja. Hast du das gewusst? Ich habe das gewusst, na klar. Warst du auch schon dort? Nee, ich warte auf die Einladung, ja. Ja, Domi, hallo. Calling you. Beschreib mal deinen Stil eigentlich. Was legst du so auf? Also, wie würdest du das beschreiben? Oh, das ist die schwerste Frage. Also, vom Genre her nennt sich mein, oder spiele ich hauptsächlich Indie-Dance. Gestern, das, was ich gespielt habe am Abend, war dann so Richtung Italo-Trance. Da nennt sich das Ganze. Also, ich will mich gar nicht so auf so ein Genre festlegen, aber ich finde es einfach schön happy. Ja, so eine gute Stimmung zu machen am Dancefloor. Es muss nicht immer alles so super, super hart sein. Ich liebe auch mal ein bisschen Trash zwischendurch. 80er-Sound, total meins, genau. So beschreiben. Schöner hätte man es nicht sagen können, ja. Heute am Nachmittag hast du hier auf der Terrasse vom Butz und Stingel gespielt oder drinnen? Drinnen dann, aufgrund von dem Wetter, genau. Ja. Im Boiler Room? Ja, genau. Und was hast du da gespielt? Indie Dance mit immer mal wieder kleine Absteiger Richtung Disco. Ja, es war mega schön. Ich war jetzt gerade 6 Monate auf Reisen. Ich habe länger nicht gespielt und es war jetzt mega aufregend, dieses Wochenende mal wieder an den Decks zu stehen, weil ich mir tatsächlich überlegt habe, will ich das überhaupt weiterverfolgen? Und es war sowohl gestern als auch heute wieder beim Spielen so, yes, I wanna do it. Und genau. Fantastisch. Und das werden wir jetzt hören. Leo Schick live beim Gipfel Sessions Festival 2025. Danke, Leo. Bitte. Die Kunst ist, eine Intimität heraufzubeschwören. Und wenn das da ist, dann ist es Magic. FM4. Baboon Deluxe.